Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ Schlö. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Schlö. Sputnik Heimspiel. Jetzt. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Schlö. Love will tear us apart. DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Schlö. Oh, Show.